für das bestehende diverse Einbruchmerkmale oder Händebewehre für das öffentliche Radiosphäre geäußert werden. Aus diesem Grund ist zu vermuten, dass der Einladung ganz andere Absichten zugrunde liegen als die offiziell genannten. Es ist höchste Zurückhaltung geboten. Geben Sie keine Informationen über unser Staatswesen, die in Neuamerika nicht ohnehin bekannt sind. Verhalten Sie sich korrekt, aber distanziert. Vermeiden Sie private Kontakte. Weisen Sie alle Geschenke, Gefälligkeiten, Einladungen und so weiter zurück, die Sie zu Gegenleistungen verpflichten könnten. Hüten Sie sich vor jeder Art psychologischer Beeinflussung. Nehmen Sie nur von Ihnen mitgeführte Medikamente zu sich. Bleiben Sie auch vorsichtig, wenn Sie sich unbewacht fühlen. Denken Sie an Abhöranlagen, Fernsehspione und dergleichen. Vergessen Sie nie, Sie befinden sich in einem Land, dessen gesellschaftliche Struktur uns fremd ist. Höchste Vorsicht ist geboten. Bleiben Sie wachsam. Noch nie habe ich so viele glückliche Menschen gesehen wie in den letzten Tagen. Unheimlich. Irgendwie unheimlich. Diese Menschen sind gläubig. Ja, das sind sie. Es ist schön, mit Menschen zusammen zu sein, die in ihrem Vertrauen und in ihrer Zuversicht so einig sind. Und doch, ich weiß nicht. Irgendwas stört mich. Was stört Sie, Van Veldern? Eigentlich ist es paradox. Mich stört, dass Sie so sicher sind. Ja, dass Sie nicht den geringsten Zweifel zu haben scheinen. Woran sollten Sie zweifeln? Für Sie ist gesorgt. Und das wissen Sie, das fühlen Sie. Draußen auf der Terrasse. Die Apostel sind einmarschiert. Kommen Sie hierher, an die Balustraden, Van Veldern. Sie auch mal. Hier haben Sie die beste Sicht. Danke, Jean. Ich sehe gut genug. Aber ich fürchte, ich werde schwindelig. Diese Dimensionen, dieses Menschenmeer. Das ist der größte Feiertag unserer Gemeinschaft. Es ist die einzige Gelegenheit, Papa Joe zu sehen. Viele sehen ihn zum ersten Mal. Nicht jeder darf in diesem Fest teilnehmen. Nicht jeder? Ich dachte, hier herrscht volle Bewegungsfreiheit. Nein, wir müssen Platzkarten ausgeben. Alle können nicht untergebracht werden. Der Platz fasst 1 Million Menschen. Schon ihre Verteilung ist ein Problem. Es dauert 2 Stunden, bis alle den ihnen zugewiesenen Platz eingenommen haben. In der Stadt leben aber 10 Millionen. Wozu dient dieser riesige Bildschirm? Ich denke, der Präsident will sich persönlich zeigen. Sagen Sie nicht Präsident, Burke. Natürlich ist er das kirchliche und das weltliche Oberhaupt, aber Präsident, das hört sich an, als ob irgendeine Distanz besteht. Aber es gibt keine Distanz. Er ist uns nah, uns allen. Sagen Sie Papa Joe, wie wir. Und warum dürfen wir Papa Joe nicht besuchen? Wir haben Grüße unserer Regierung zu überbringen. Es wäre uns eine Ehre. Papa Joe ist nicht mehr der Jüngste. Er lebt abgeschieden in einem fernen Winkel dieses Gebäudes. Nur selten empfängt er Besucher, aber vielleicht macht er bei Ihnen eine Ausnahme. Wenn Sie erst genügend darauf vorbereitet sind, ich bitte Sie um etwas Geduld. Der große Bildschirm ist eingeschaltet. Warum der Bildschirm läuft? Ganz einfach. Papa Joe wird dort unten am Fenster erscheinen und alle werden ihn sehen können. Darüber aber, hundertfach vergrößert, wird sein Live-Bild noch einmal gezeigt. Darum kommen wir nicht herum. Die Leute sind gewöhnt, Bilder auf dem Bildschirm zu sehen. Hört ihr Menschen, fern und nah, lange dauert das noch, Taylor? Eine halbe Stunde etwa. Wir haben noch Zeit. Hätten Sie Lust, sich ein wenig unter die Leute zu mischen? Sie können sich mit jedem unterhalten und Sie werden von jedem bereitwillig Auskunft kriegen. Ach, wird man uns nicht als Fremde erkennen? Als Ungläubige, gerade an einem solchen Tag? Nein, die Anhänger von Papa Joe sind menschenfreundlich und weltoffen. Es sind keine religiösen Eiferer, keine Fanatiker mit Scheuklappen. Aber so ein Fest ist doch eine Ausnahmesituation. Das steigert das Gefühl der Gemeinschaft, der Zusammengehörigkeit. Die Stimmung könnte sich rasch gegen jemand richten, der als Außenseiter empfunden wird. Mein lieber Van Feldern, Sie scheinen ein religiöses Glaubensbekenntnis noch immer als ein Mittel zur Aufheizung von Emotionen zu betrachten. Als Mittel, die Menschen in Angst und Hoffnung zu versetzen und sie dadurch umso sicherer zu unterdrücken. Wenn das der Fall wäre, könnte sich die Frustration der Massen bei solchen Veranstaltungen freilich Bahn schaffen und sich gegen alles Ungewohnte, Fremde richten. Aber gerade in den letzten Tagen sollten Sie gemerkt haben, dass das keineswegs so sein muss. Das ist ja gerade das Neue an Papa Joes Lehre. Dass sie die Menschen tolerant und offen macht. Vielleicht sollten Sie auch im Hinblick auf Ihr eigenes Staatssystem darauf achten, wie wertvoll es ist, mit gutmütigen und zufriedenen Staatsbürgern zu tun zu haben. Naja, ich schlage vor, wir folgen Taylors Vorschlag und schauen uns die Sache mal von unten an. Ich muss sagen, ich brauche etwas Bewegung. Meine Knochen sind schon ganz steif geworden. Ja. Eigentlich möchte ich nicht weitergehen. Dieses Gedränge ist ja furchterregend. Kommen Sie, geben Sie mir Ihre Hand. Wir verlieren uns sonst. Also hier ist wenigstens etwas mehr Platz. Diese Leute sind ja völlig außer Rand und Band. Sie können es nicht erwarten, Papa Joe zu sehen. Verstehen Sie das nicht? Sie können es kaum erwarten, Papa Joe Segen zu empfangen. Nein, das verstehe ich. Wollen Sie sich nicht mit einigen Leuten unterhalten, Van Felden? Suchen Sie sich jemand aus. Es ist ganz gleich. Sie werden von allem dasselbe erfahren. Ja. Na schön. Vielleicht der Mann da drüben? Ja, gerne. Verzeihen Sie, glauben Sie. Wir haben Freunde hier, Freunde vom europäischen Kontinent. Ja? Würden Sie ihnen einige Fragen beantworten? Aber selbstverständlich. Ich stehe gerne zur Verfügung. Wissen Sie, meine Frau kränkelt ein wenig. Deshalb sind wir hier hinten geblieben. Ja, hätten Sie das Fest nicht auch von zu Hause aus verfolgen können, über den Bildschirm? Natürlich, das wäre möglich. Aber sehen Sie, nirgends spürt man die geistige Kraft von Papa Joe so stark wie hier in seiner unmittelbaren Nähe. Gehören Sie auch zu seiner Glaubensgemeinschaft? Ja, sonst wäre ich nicht hier. Tja, aber es gibt doch auch Menschen, die nicht an Papa Joe und seine Lehre glauben. Meinen Sie nicht, dass einige davon unter uns sind? Vielleicht aus Neugierde oder aus Sensationslust? Das kann natürlich sein. Vielleicht einige wenige. Psychopathen vielleicht. Oder entartet. Aber die zählen nicht. Schönen Dank für die Auskunft. Wir danken Ihnen, Glaubensbruder. Danke sehr. Da drüben ist eine Lehrerin mit ihren Schülern. Warten Sie, ich hole Sie. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja, gern. Verzeihen Sie, würden Sie einige Fragen beantworten? Wir haben hier einige Gäste, die von weit her kommen. Ja, bitte, wenn es schnell geht. Die Kinder sind sehr ungeduldig. Stellen Sie Ihre Fragen, Van Ferdinand. Von welcher Schule kommen Sie? Aus unserer Einheitsschule natürlich, aus dem 63. Bezirk. Meinen Sie, dass die Kinder verstehen, worum es geht? Ihre Frage ist nicht ganz richtig gestellt. Man kann Papa Joe nicht verstehen. Man muss ihn in sich fühlen, in sich hören. Natürlich gelingt das erst voll und ganz, wenn das Sakrament der Taufe vollzogen ist. Der wichtigste Teil unseres Unterrichts ist eine Vorbereitung auf die Taufe. Sie ist zugleich der Abschluss der Schule. Denn dann sind die Kinder reif, um ins Leben zu treten, um ihre Entscheidungen frei zu fällen. Ja. Sind auch Kinder schon Angehörige von Papa Joes Religionsgemeinschaft? Nein, das werden sie erst mit der Taufe. Aber die meisten von ihnen sind Volontäre. Ihre Eltern haben gelobt, sie in die große Gemeinschaft einzuschreiben. Hm. Haben die Jugendlichen dann noch die Freiheit, den Eintritt zu verweigern? Den Eintritt in die Kirche verweigern? Wer würde das tun? Es wäre einfach absurd, nicht wahr? Hm. Und was geschieht mit den Kindern von Nichtgläubigen? Gehen die in andere Schulen? Es gibt keine anderen Schulen. Papa Joes Partei hat auch in der Regierung die Priorität. Papa Joe hat sich immer schon für ein gutes Unterrichts- und Erziehungssystem eingesetzt. Eine der ersten sozialen Leistungen, die wir ihm verdanken, ist seine Einheitsschule. Und die ist natürlich für alle Kinder da, ob sie nun aus gläubigen Familien stammen oder nicht. Ich weiß nicht genau, ob Sie verstehen, was ich meine. Auf diese Weise besteht ja gar keine Möglichkeit, einen anderen Weg zu wählen als den in Papa Joes Religionsgemeinschaft. Bedeutet das nicht eine starke Einschränkung der Entscheidungsfreiheit? Aber nein, erst in Papa Papa Joes Gemeinschaft ist man wirklich frei. Durch die Taufe erhält man die Freiheit, das Richtige zu tun. Und was gäbe es Richtigeres, als sich in die große Gemeinschaft einzufügen? Sich Papa Joe und den Engeln anzuvertrauen, ein erfülltes Leben zu haben. Ja, schönen Dank. Passen Sie auf. Gleich wird sich Papa Joe zeigen. Oh, ich spüre ihn schon. Ich spüre ihn ganz stark. Gleich ist er mitten unter uns. Wollen Sie noch jemanden fragen in der Super? Nein, danke. Es ist gut, dass Sie das miterleben, dass Sie das selbst erleben, meine Herren, hier mitten im Volk. Hier sehen Sie, dass es echt ist. Ja, wir haben es. Mit Hilfe von Papa Joe, ein ganzes Volk, Millionen, in Frieden vereint. ABXMS 25. Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass wieder eine offizielle Verbindung zwischen Europa und Amerika zustande kommt. Damals wurden alle Kontakte eingefroren. Post, Funkverkehr, Flüge, Schiffsverbindungen und so weiter. Natürlich war es den neuen Machthabern nicht möglich, alle Kontakte auf Anhieb zu unterbinden. Wir erfuhren, dass die religiöse Gruppe um einen Prediger, der sich Papa Joe nennen ließ, mit einem unblutigen Staatsstreich die Macht übernommen hatte. Papa Joe wurde zum Präsidenten ausgerufen und er besetzte alle Ämter mit hohen Würdenträgern seiner Kirche, die als Apostel bezeichnet wurden. Jeder Kontaktversuch nach außen wurde unter Strafe gestellt. Internationale Institutionen mit Sitz innerhalb der Landesgrenzen wurden, ebenso wie alle übrigen Ausländer, des Landes verwiesen. Die Mitgliedschaft in militärischen oder wirtschaftlichen Pakten wurde aufgekündigt. Alle im Ausland lebenden Amerikaner wurden zurückgerufen oder gingen bei Verweigerung der sofortigen Rückkehr ihrer Staatsbürgerschaft verlustig. Schon bald nach der Machtübernahme kam es zu einer schlagartigen Unterbrechung auch der heimlichen Funkkontakte sowie der Satellitenüberwachung. Ein neuartiges technisches Verfahren erlaubte offenbar die totale Abschirmung gegen traditionelle Observierungsmethoden. In der Zwischenzeit waren wir auf Berichte einiger weniger Flüchtlinge angewiesen. Meist primitive Bewohner von Grenzgebieten. Indianer, Araukaner, Eskimos. Wir konnten daraus nur entnehmen, dass sich das System Papa Joes immer mehr konsolidierte. Dissidenten wurden rücksichtslos verfolgt. Die Einladung zu einem Kulturaustausch kam völlig überraschend. Nach den Informationen, die man uns überlassen hat, handelt es sich jetzt um einen friedlichen Staat, in dem geregelte Verhältnisse herrschen. Über den Lebensstandard, die Einstellung der Bevölkerung, ihre Lebensweise, ihre Interessen, ihre Loyalität der Regierung und damit der Kirche Papa Joes gegenüber sind wir uns nicht im Klaren. Es besteht kein Zweifel daran, dass man versuchen wird, Ihnen das Leben von der Sonnenseite her zu zeigen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Seien Sie auf der Hut. Vergessen Sie nie, dass man Ihnen nur zeigt, was man Ihnen zeigen will. Lassen Sie sich nicht beeindrucken. Achten Sie auf alle Anzeichen von Manipulation, Unterdrückung, Gewalt. Aber lassen Sie sich nichts anmerken. Seien Sie auf der Hut. Ist es noch weit? Ich konnte ihn schließlich nicht ins Hilton bringen. Ob man uns verfolgt? Ich kenne die beiden, die uns heute überwachen. Vorhin im Kaufhaus haben wir sie abgeschüttelt. Jetzt hier runter. Grotesk, dass die Welt heute noch funktioniert. Wieso grotesk? Naja, da unten gibt es alles, was es oben nicht geben darf. Bordelle, Bettler, Bücherläden, Kneipen, Antiquitäten. Vorsicht, stolpern Sie nicht. Sehen Sie? Eine stillgelegte U-Bahn-Station. Hinter der durchbrochenen Wand da ein Abfluss der städtischen Kanalisation. Widerlich. Hm. Ich habe noch einige echte Blätter, heftige. Nein, danke. Oder wollen Sie ein Liedchen? Nein, wir wollen nichts. Na, nee. Hm. So, hier sind wir schon. Wer ist das? Einer von denen? Es sind Ausgestoßene, Dissidenten. Alle? Hier bin ich wieder. Und hier ist der Tabak, den ich Ihnen versprochen habe. Geben Sie her. Moment. Jetzt erzählen Sie erst mal. Sie sind doch Samuelson, hm? Stimmt's? Samuelson. Ja, das stimmt. Sie wollen Samuelson. Geben Sie die Schachtel. Sie sind Samuelson. Professor Robert Samuelson. Sie haben mehrere soziologische Werke geschrieben. Vor Papa Joes Zeit wurden sie in aller Welt gelesen. Zum Beispiel Der zweite Aufstieg Amerikas, Chancen für die junge Generation. So hieß eins ihrer Bücher. Was reden Sie da? Das muss lange her sein. Bücher. Was hat man mit Ihnen gemacht? Wieso sind Sie hier? Papa Joe hat mich bestraft. Ich bin schuldig geworden. Er hat sich mir entzogen. Wenn mir der Glaube fehlt. Was haben Sie angestellt? Wofür wurden Sie bestraft? Ich habe nicht zum Ton gedacht. Anders. Anders als Sie, Anna. Ich habe meine Strafe verdient. Aber lassen Sie mich in Frieden. Ich bin froh, hier sein zu können. Ich höre den ewigen Wind im Schacht. Es weckt beruhigend auf mich. Einschläfernd. Am liebsten schlafe ich. Ja. Das ist es, wofür es sich noch zu leben lohnt. Hey, hören Sie zu. Versuchen Sie, sich zu konzentrieren. Wie wurden Sie bestraft? Waren Sie im Gefängnis? Hat man Sie gefoltert, operiert? Papa Joe spricht nicht mehr mit mir. Ich bin schuldig geworden. Das ist alles. Jetzt geben Sie mir endlich den Tabak. Lassen Sie mich in Ruhe. Was wissen Sie über Papa Joe? Was hat er mit der Intelligenz des Landes gemacht? Welche Methoden wendet er an, um... Heberg. Hä? Diese zwei Männer. Sind das nicht? Ja. Los, weg. Halt, Herr Tabak. Hier. Da geht es raus. Hoffentlich. Die haben uns nicht gesehen, die... Sie suchen noch. Bloß weg von hier. Kommen Sie, wir steigen hier ein. Dieser Samuelson, das war einmal einer der bekanntesten amerikanischen Wissenschaftler. Wir sollten hier nicht darüber reden. Ach was, glauben Sie, hier sind Abhörmikrofone eingebaut? So sicher wie hier sind wir sonst nirgends. Ja, es kann sein, Sie haben recht, aber Samuelson, sind Sie sicher, dass er es ist? Ziemlich sicher. Ich weiß nicht recht. Er machte so einen verworrenen Eindruck. Ja, eben. Das bestärkt mich in meinem Verdacht. Vielleicht ist es ein alter Säufer, der sich dem sozialen Leben nicht anpassen kann. Wie haben Sie ihn überhaupt gefunden? Naja, ich habe einige Verbindungen aufgenommen. Ich möchte Sie nicht damit belasten. So. Sie haben Verbindungen aufgenommen. Ich weiß nicht recht, Berg, ob Sie nicht Gespenster sehen. Das scheint mir doch ein friedvolles Land zu sein. Asoziale Elemente gibt es überall. Mit Ihren Recherchen könnten Sie unseren Auftrag gefährden. Denken Sie an die Richtlinien, die man uns gegeben hat. Eben. Deshalb werde ich meine Augen offen halten. Haben Sie offiziell keine andere Aufgabe, als die Dinge zur Kenntnis zu nehmen, die man Ihnen zu zeigen bereit ist? Sie sind Gäste des Ministeriums für Kultur und Unterhaltung der Vereinigten Amerikanischen Republiken und sollen die Möglichkeit eines Austausches von Musikprogrammen und Videobändern prüfen. Da wir Grund zur Annahme haben, dass die auf dem amerikanischen Kontinent ausgestrahlten Sendungen der Indoktrination von Papa Joes Lehrmeinung dienen, sind wir nicht an einem solchen Austausch interessiert. Sie sind nicht ermächtigt, Verträge abzuschließen, doch sind Sie ermächtigt, Verhandlungen zu führen. Vermeiden Sie, sich in irgendeiner Hinsicht festzulegen. Taktik hinhaltend. Versuchen Sie, Zeit zu gewinnen. Achten Sie auf alle Informationen über die politische Struktur, den technischen Entwicklungsstand, die Kommunikationssysteme und deren Organisation. Achten Sie insbesondere auf jeden Hinweis über die Stimmung der Bevölkerung, abartige Verhaltensweisen, Anzeichen von Unzufriedenheit und dergleichen. Machen Sie sich keine Notizen. Wichtige Informationen sind auswendig zu lernen. Gehen Sie keinerlei Risiken ein. Hüten Sie sich vor unbekannten Mitteln des psychischen und physischen Eingriffs. Lassen Sie sich durch nichts täuschen. Sie befinden sich in einem Land, dessen politische Ziele uns unbekannt sind. Eindrucksvoll. Ja, nicht wahr? Wir wollten Ihnen ein kleines Vergnügen machen. Ich danke Ihnen. Nach den Anstrengungen der Woche. 20 Kilometer lang. Der Kurs wird nur einmal durchfahren und keine Schikane wiederholt sich. Durch diese vier übereinanderliegenden Schleifen bleibt die ganze Bahn auf einen relativ kleinen Raum beschränkt. Wird jetzt in seine entscheidende Phase. Und wir haben es ungemein spannend werden. Ein tolles Windesbahn sich an. Noch für den Feuerlassen. Aber was den Feuerlassen noch verdauen. Aber das ist... Er muss alles auf eine Karte setzen. Meine Damen und Herren, vergessen Sie aber auch bitte die Konkurrenz nicht. Der Abstand zum dritten und vierten ist nicht groß. Oh, ist das schon Wahnsinn. Vielleicht können sogar die beiden noch in das Gesicht einweisen. Pfefferblitz, der ganz große Verbieter auf der dritten Stelle. Der wird zusammengefasst, aber auch die Leute sind mit bemerkenswertem Eifer bei der Sache. Ja, kein Wunder. Sie haben alle ihre Wetten auf. Wetten ist hier obligatorisch. Aha. Und was ist zu gewinnen? Drei Abonnements für Sportkämpfe, Musiktheater, Quizwettbewerb. Ja, und bei all diesen Veranstaltungen muss man dann wieder wetten. Ja, bei den meisten natürlich. Ja. Und es gibt wieder viele Gewinne. So bleiben die Leute im Schwung. Man muss ihnen etwas bieten. Panem et circenses. Wie bitte? Schon gut. Nein, er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, das... mit dem Lungen Feuervogel mitzunehmen. Er hat ihn voll getroffen. Ja, aber... Ein Zusammenstoß in den Bilderbuch. Und ich muss lange mein Gedächtnis zurückblättern. Das Rennen nicht unterbrochen? Nein, das Rennen war schlecht. Beide Damen mit einer Luft. Und jetzt, keine Sorge, meine Damen und Herren, die Sicherheitsgitter abgehalten. Was gefällt dir noch? Aber sie kommen zu stehen. Was soll's? Man muss auch mal verlieren können. Wer hier einsteigt, weiß, verlieren können welches ist gut. Risiko er eingeht. Gerade das macht den Herrn nicht interessant. Es geht eine schlimme Aufgabe. Der Soldat. Pfefferblitz ist im Moment der Nächste. Aber da ihm das Chance sind. Wer von Ihnen hat auch die beiden gesetzt? Wir haben noch eine Chance, meine Damen und Herren. Beide können noch gewinnen. Es sieht so aus, als dürften Sie das Rennen unter sich aufmachen. Aber das ist nicht endgültig entschieden. Es ist immer der Welt dabei, die viel riskieren. Ein Sieg in der Formel-1-Klasse, das bedeutet schon etwas. Da riskiert ja, jeder gerne sein Leben und überträgt sich selbst. Ich glaube, warum entschärft man die Strecke? Aber dieser Unfall ist doch schrecklich. Ja. Wird denn das Rennen nicht abgebrochen? Aber keine Spur. Das gehört doch dazu. Kein Rennfahrer kennt den Kurs vor dem Start. Das ist anders angelegt. Das macht die Sache doch so interessant. Großartig. Ja, wieder jetzt nach vorne kommt. Für Papa Joe, bitte sammeln Sie sich zur Anlage. Was soll das jetzt? Wir dürfen niemals vergessen, wem wir diese schönen Stunden verdanken. Nämlich Papa Joe. Immer bitte bleiben Sie ruhig. Allüberall, zu Lande, zur Luft und über den Wassern, für Jung und Alt, für uns alle, die wir ihn lieben, leuchte das Licht von Papa Joe. Wer gibt uns das Brot und den Wein? Papa Joe! Wer hütet das Land? Wer schützt unser Leben? Papa Joe! Wer schenkt uns Freude an Wettkampf und Spiel? Papa Joe! Wer ist immer für uns da, für jeden von uns, der ihn braucht? Papa Joe! Dann lasst uns singen, ihm zu Ehre und Preis. Vater, lass die Augen rein, über deinen Kindern sein. Wir geben uns in deine Hände, unser Glück ist ohne Ende. Sagen Sie, ja. Darf man auch wetten? Einen Versuch würde ich schon riskieren. Ja, natürlich. Schon in einen Schein. Zu Hause rennen bei Ihnen, Bert? Ach nein, schon lange nicht mehr. Wissen Sie, wir haben was ich fragen wollte, Gene, was bekommen die Rennfahrer? Geld, Ehrenpreise oder auch Freikarten für Veranstaltungen? Das sind Ausgestoßene, Schuldige. Und der Sieger wird wieder in Papa Joes Gemeinschaft aufgenommen. Darum fahren wir auf jeden Fall. Ein Leben ohne Papa Joe hat keinen Sinn. Jeder möchte gewinnen. Also mir gefallen diese Rennen nicht. Gefallen sie Ihnen, Jean? Nicht besonders. Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wir trinken zusammen eine Tasse Kaffee. Wie wäre es mit dem Turmrestaurant dort oben? Doris, einverstanden. Bleiben Sie hier, Bert. Ja, ich will auf den Gelben da unten setzen. Happy Day heißt der, glaube ich. Na ja, vielleicht haben Sie Glück. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nehmen Sie Zucker? Ja, danke. Danke. Das ist angenehm, aus dem Trubel rauszukommen. Diese Hektik, diese riesigen Menschenmassen, ständig in Bewegung. Also gelegentlich brauche ich ein bisschen Ruhe. Bewegung, ja, aber Hektik? Diese Menschen sind doch nicht hektisch. Es ist keine Anstrengung für sie. Es ist nur... Es ist die Bereitschaft, mit dem anderen etwas zu unternehmen. Warum soll man sich denn absondern, Boris? In der Gemeinschaft ist der Mensch am glücklichsten. Ich weiß nicht recht. Gelegentlich muss ich allein sein. Ist das bei Ihnen nicht so? Wer der Gemeinschaft Papa Joes angehört, ist nie allein. Es ist schwer, Sie zu verstehen, Jean. Jetzt sind wir fast 3 Wochen zusammen und ich weiß eigentlich so gut wie nichts von Ihnen. Was interessiert Sie? Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht mehr sagen als Daly. Ich spreche nicht von der Bevölkerung, von Ihrer Religionsgemeinschaft. Sondern? Ich meine Sie persönlich. Glauben Sie denn auch an die Verheißungen von Papa Joe? Sie sagen das so, als handelt es sich um ein Märchen. Um so etwas wie ein Kinderglauben oder die fromme Lüge vom Weihnachtsmann. Nein, wenn Sie so etwas vermuten, dann sind Sie im Irrtum. Mit 15 wurde ich getauft, wie alle anderen. Ich habe gelernt, die Stimmen der Engel zu hören. Und einige Male habe ich mich sogar an Papa Joe gewandt. Er hat mir geantwortet. Wollen Sie damit sagen, Sie haben wirklich so etwas wie eine Antwort gekriegt? Bei allen diesen religiösen Ritualen, bei denen man mit den Göttern in Verbindung tritt, handelt es sich doch um nichts anderes als um eine Aktivierung tieferer Schichten des eigenen Ichs? Nein, nein. Nein. Das sehen Sie völlig falsch, aber... Wir könnten Sie auch anders, Sie sind ja nicht getauft. Aber nein, nein. Gerade das ist ja der Unterschied. alle religiösen Gemeinschaften und Sekten vor dem Zeitalter von Papa Joe konnten ihren Anhängern nicht mehr zeigen als den Weg zu einer inneren Konzentration, zu einer meditativen Selbstversenkung, in der der Betreffende gelegentlich Stimmen hört oder auch nicht. Papa Joe vermittelt uns mehr als eine menschenfreundliche Täuschung. Wer an ihn glaubt, hört die Stimmen wirklich. Er kann konkrete Fragen stellen und er bekommt konkrete Antworten. Und er braucht nicht auf lebensbedrohende Situationen zu warten, um seinen Gott anzurufen. Nein, Papa Joe ist in allen Lebenslagen für ihn da, auch jetzt. Wäre ich auch nur einen Moment hilflos und sei es nur, dass ich um eine Antwort verlegen wäre, ich brauche mich nur auf Papa Joe zu konzentrieren und die Lösung des Problems würde mir gesagt werden. Natürlich, es bedarf einer gewissen Übung. Also, es ist nicht so, dass schon unmittelbar nach der Taufe die Stimmen da sind. Das dauert einige Tage, manchmal einige Wochen, bis die volle Kommunikation erreicht ist. Und dann, es beginnt mit Musik, einer wunderschönen Musik. Und dann kann man schon gelegentlich ein Wort verstehen, sogar den Bruchteil eines Satzes. Und wenn es auch noch so wenig ist, man erfährt daraus, die Verbindung ist hergestellt. Papa Joe ist für einen da. Ach, das gibt einem eine ungeheure Sicherheit. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis ein richtiger Dialog zustande kommt. Man fragt und man erhält Antwort. Meist sind es die Engel, die antworten. Aber wenn es sich um ein schwieriges Problem handelt, das ihre Fähigkeiten und ihr Wissen überfordert, dann schaltet sich Papa Joe selbst ein. Wenn Sie jederzeit die Engel und Papa Joe um Auskunft bitten können, dann beantworten Sie mir bitte die Frage. Ja, gern. Wie viel ist 2 hoch 20? Ach, Sie glauben mir nicht. Sie erwarten jetzt, ich würde Ihren Vorschlag als Blasphemie bezeichnen, um mich in meine Antwort zu drücken. Das werde ich aber nicht. Wenn die Frage auch noch so unsinnig ist, jedenfalls im Moment, sie lässt sich beantworten. Ich muss mich nur kurz konzentrieren. Die Lösung ist 1.048.576. Dann aber dann. 1.048.576. Ja. Ja, ich glaube, das könnte stimmen. Bitte verzeihen Sie mir, es ist nur... Das kann ich einfach nicht fassen. Es scheint mir ganz unmöglich. Ja. Und weil Sie es für unmöglich halten, dann muss es Schwindel oder Selbsttäuschung sein. Ach, nein, Boris, Sie irren sich. Es ist Papa Joes Wunsch, alle Menschen von ihren Irrtümern zu befreien. Und das ist auch der Wunsch seiner Anhänger. Wir zwingen doch niemand dazu. Wer zu uns kommt, tut es freiwillig. Wenn Sie wollen, dann können Sie es selbst erleben. Sie brauchen sich nur taufen zu lassen. Wäre das möglich? Für mich? Aber gewiss. Papa Joe stellt keine Bedingungen. Sie verpflichten sich zu nichts. Wenn Sie beten, dann tun Sie das aus eigenem Entschluss. Wenn Sie einem Gottesdienst beiwohnen, dann geschieht das freiwillig. Sie brauchen nicht einmal Kirchengeld zu zahlen. Meinen Sie es ernst? Ja, Boris. Gut. Ich glaube Ihnen. Ich will es versuchen. Was muss ich tun? Sind dazu irgendwelche Vorbereitungen nötig? Nein. Als Erwachsener können Sie jederzeit getauft werden. Es fällt Ihnen vielleicht ein wenig schwerer, sich auf die Stimmen einzustellen, aber Sie werden es schaffen, Boris. Gut. Aber es ist eine Sache zwischen uns. Am besten, wir lassen Burke aus dem Spiel. In Ordnung. Es ist eine Sache zwischen uns. Zwischen uns beiden allein. Ich werde Ihnen helfen, Boris. Was muss ich tun? Erstmal warten. Bleiben Sie hier in der Reihe. Kommen Sie mit? Nur ein Stück bis zu dem Tor dort vorne. Von da an gehen Sie allein. Hoffentlich ist es richtig. Es ist richtig. Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen. Diese Luft, dieser Geruch. Man kann kaum atmen. Weihrauch. Atmen Sie tief durch. Dann geht's leichter. Es riecht nicht wie Weihrauch. Mein Schädel brummt. Ich fühle mich wie betäubt. Sie müssen jetzt nicht denken. Aber wenn... Ich soll... Was wird Burke sagen? Nichts wird Burke sagen. Er erfährt nichts. Sie haben sich für die Taufe entschieden. Es ist Ihre private Entscheidung. Ja. In Ihrem Land ist Religion Privatsache. Es geht niemand etwas an, welchen Glauben Sie haben, oder nicht? Dann ist ja alles gut. Sie sind so sicher. Bleiben Sie bei mir. Gleich sind Sie an der Reihe. Es wird wunderbar für Sie sein. Viel Glück, Boris. Viel Glück. Danke, Jean. Gehen Sie durch diesen Gang. Bereit, mein Sohn, bereit zur Taufe? Ja, gut, wenn sich dieses Tor öffnet, trittst du ein und gehst vor bis zum Altar. Hast du verstanden? Du kniest nieder und senkst den Kopf. Du schließt die Augen. Wirst du es tun, mein Sohn? Dann tritt ein. Mein Segen ist mit dir. Ja, mein Sohn. Die Sterne auf die Metallplatte. So, hier. In die große Gemeinschaft von Papa Joe. Hier über den letzten Wirbel. Ist seine Güte. Unendlich ist seine Weisheit. Du wirst denken. Vorsichtig, der ist nicht mehr der Längste. Du wirst handeln in seinem Namen. Rein. Und nun gib ich ihn ganz hin. Papa Joes Engel. Und jetzt schließen. Mit dem Wasser. In Ordnung. Mit dem Feuer. Und mit dem Licht. Einschalten. Beide in der großen Gemeinschaft Papa Joes. Ja, Jean. Wie fühlst du dich? Etwas verwirrt, etwas müde, aber mir geht es gut. Doch, es geht mir gut. Hörst du schon was, Boris? Was? Was soll ich hören? Musik, Gesang, die Engel oder Papa Joe? Ich höre nichts. Aber mir ist, als wäre etwas. Ja? Ich kann es nicht ausdrücken. Du musst Geduld haben. Schließ die Augen, horch in dich hinein. Du musst dich konzentrieren. Am Anfang ist es nicht so leicht. Sei ganz ruhig und gib mir die Hand. Ich bin auch ganz ruhig. Schließ die Augen. Und horch in dich hinein. Ja, jetzt höre ich was. Du bist nicht mehr allein. Wir sind bei dir. Du gehörst zu uns. Wir sind für dich da. Du wirst nie mehr allein sein. Du wirst nie mehr allein sein. Du wirst nie mehr allein sein. Ich höre die Engel, Jean. Wir helfen ich höre dir sie. Aus deiner Not. Wir sorgen für dich. Es ist unglaublich. Du wirst nie mehr allein sein. Es ist wunderbar. Du bist nicht mehr allein. Wir sind bei dir. Es ist du gehörst zu uns. Wir sind für dich da. Du wirst nie mehr allein sein. Du wirst nie mehr allein sein. Wir helfen dir aus deiner Not. Wir sorgen für dich. Du wirst nie mehr allein sein. Wir verlassen dich nie. Über den Stand von Wissenschaft und Technik nur spärliche Informationen besitzen. Gewisse Anzeichen deuten darauf hin, dass keine wissenschaftliche Forschung in unserem Sinn betrieben wird. Andererseits ist dieses Regime keineswegs technikfeindlich eingestellt. Das zeigt sich insbesondere im technischen Aufwand, der für die hochentwickelte Vergnügungsindustrie betrieben wird. Weiter liegen Anzeichen dafür vor, dass auch der Stand der Kommunikationstechnik und der Datenverarbeitung hoch ist. Auf alle Hinweise, die darüber Aufschluss geben könnten, ist besonders zu achten. Doch bleiben Sie zurückhaltend. Zeigen Sie sich interessiert. In der Kabine können wir uns unterhalten. Hier kann uns niemand belauschen. Meinen Sie denn wirklich noch, dass solche Vorsichtsmaßnahmen nötig sind? Kannst du uns hören, Boris? Wir sind bei dir, Papa Joes Engel. Burke ist misstrauisch, du musst ihn beruhigen. Du musst ihn beruhigen. Haben Sie unsere Instruktionen vergessen? Burke ist nicht fähig, Vertrauen zu schenken. Er leidet unter seiner Kontaktarmut. Naja, ob nötig oder nicht, hier in der Gondel sind wir auf jeden Fall sicher ihm zu helfen. Anlagen. Versuch ihm seinen Verdacht auszureden. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Versuch ihn zu beruhigen. Haben sich denn neue Verdachtsmomente ergeben? Versuch sein Misstrauen zu zerstreuen. Ich frage mich immer häufiger, dieses Misstrauen, es behindert uns mehr, als uns hilft. So freundschaftlich, wie wir empfangen wurden, wir können tun und lassen, was wir wollen. Na, hören Sie. Ständig überwacht. Du musst ihn umstimmen. Du musst ihn für Frieden und Freundschaft gewinnen. Die Leute hier sind offen und wohlwollend, von Unterdrückung keine Spur. Ich wäre froh, wenn die Menschen bei uns so loyal wären. Ich habe zwar keine Beweise, nur einige vage Anzeichen, Gerüchte aus zweifelhaften Quellen. Kein Wort davon ist wahr. Und trotzdem, je länger ich hier bin, umso unbehaglicher ist mir zumute. Er leidet unter Verfolgungswahn. Sprich freundlich mit ihm, versuche ihn zu überzeugen. Ich meine, das gibt es doch gar nicht. Ein ganzes Volk für die Regierung begeistert. Sowas, er begreift nichts. Sowas geht doch nicht mit normalen Mitteln. Gerade diese seine Gedanken sind Oberfläche schlecht. Ist es, die mich beunruhigt. Versuch ihn umzustimmen. Versuch ihn zu überzeugen. Vielleicht ist es nur der Unterschied in der Weltanschauung, der dieses Unbehagen verursacht. Vielleicht liegt es einfach an dem festen Glauben an Papa Joe, der diese Menschen von allen Skrupeln und Zweifeln befreit. So ist es gut. So ist es richtig. Vielleicht ist doch etwas dran. Auch er muss begreifen lernen. An einer religiösen Überzeugung. Der Mensch braucht etwas, etwas, an das er glauben kann. Das gibt dem Leben Sinn. Papa Joe hat diesen Menschen Sinn gegeben. So ist es richtig. Die Wahrheit wird ihn überzeugen. Ich weiß nicht. Also nach einer religiösen Verinnerlichung sieht mir die Situation hier nicht aus. Er versteht nichts. Er begreift nichts. Sehen Sie doch, was um uns herum passiert. Der Mensch ist hundertprozentig in Anspruch genommen. Und Freiheit aber du hast verstanden. Du hast begriffen. Und seine sogenannte Freizeit. Er wird ja geradezu zur Unterhaltung und zum Vergnügen gezwungen. Versuche nun, ihm ein wenig von deiner Überzeugung zu vermitteln. Versuche ihn für die Wahrheit zu gewinnen, für den Weg des Heils. Versuche ihn auf unsere Seite zu führen. Du bist doch fähig, andere zu überzeugen. Du bist imstande, andere mitzureißen, Begeisterung zu übertragen. Er ist ein wichtiger Mann. Bemühe dich um ihn. Bemühe dich, sein Vertrauen zu gewinnen. Ist irgendwas mit ihm? Nein. Es geht schon, danke. Ich wollte sagen, letztlich kommt es darauf an, die Menschen glücklich und zufrieden zu machen. Es gibt doch nichts Besseres, als die Interessen des Staates mit jenen des Volks in Übereinstimmung zu bringen. Die Vergnügungsindustrie ist ein wichtiger Faktor in der Wirtschaft dieses Staates. Ja. Das ist es ja eben. Oberflächliche Unterhaltung. Vergnügen. Wir drüben, ich glaube, wir sind den richtigeren Weg gegangen. Konzentration auf geistige Werte. Kultur. Sein Denken ist destruktiv. Kultur seine Überlegungen sind anstelle falsch. Von Konsum. Der Vergnügungsbetrieb. Der Vergnügungsbetrieb. Ist nur eine Äußerlichkeit. Mit Papa Joes Religion. Ist auch eine innere Läuterung erfolgt. Nächstenliebe. Positive Einstellung. Soziales Verhalten. Sind das keine inneren Werte? Sagen Sie mir, meinen Sie das im Ernst? Ganze Rummel um Papa Joe dient doch zu nichts anderem als Umsatz und nochmals Umsatz. Seine Ansichten sind absurd. Sein Verstand ist getrübt. Papa Joe ist ein Apostel des Konsums. Du wirst viel Geduld aufwenden. Du musst es immer wieder Seine versuchen. Seine Welt ist das Diesseits. Sei gut zu ihm. Sei freundlich zu ihm. Sein Himmel ist auf Erden. Lass es gut sein für heute. Sehen Sie da nicht ein wenig schwarz? Versuch es lieber ein anderes Mal. Ich glaube, wir sollten uns ein anderes Mal darüber unterhalten. Wir sind gleich oben auf der Aussichtsterrasse. Kommen Sie, wir fahren mit der nächsten Gondel wieder runter. Nein, bleiben wir etwas. Ich möchte frische Luft schnappen. Die Aussicht ist wunderbar. Oder haben Sie Angst vor Abhöranlagen? Hören Sie, ich habe den Eindruck, dass man Sie zu sehr in Sicherheit gewiegt hat. Entschuldigen Sie, dass ich so offen spreche, aber ich halte es für wichtig, Sie an unseren Auftrag zu erinnern. Es läuft doch alles prächtig. Haben Sie nie daran gedacht, dass dieser Kulturaustausch nur ein Vorwand sein könnte? Morgen werden wir es erfahren. Vielleicht lernen wir sogar Papa Joe endlich kennen. Ich stelle ihn mir vor wie einen Weihnachtsmann. Ich würde ihn nur zu gern einmal richtig vor mir sehen. Um was kann es sich schon handeln? Wahrscheinlich sollen die Brücken zwischen den Kontinenten neu geschlagen werden. Es ist doch auf die Dauer nicht denkbar, dass zwei große Kulturkreise völlig getrennt auf demselben Planeten leben. Wahrscheinlich halten Sie Ihr System nun für so weit gefestigt, dass Sie Kontakte nicht mehr zu scheuen brauchen. Aber was können Sie vorhaben? Handelsbeziehungen? Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich? Fremdenverkehr? Nein. Psst. Die Stunde des Gebets. Ich bin überzeugt, etwas ganz anderes steckt dahinter. Könnten wir nicht eine Minute Pause machen? Hören Sie. Was? Was ist denn los? Nur eine kleine Pause. Es kann nicht schaden, sich ein wenig zu sammeln. Die ihr bei der Arbeit seid. Verflucht, jetzt sind hier auch Lautsprecher. Vielleicht gibt es auch Mikrofone. Wendet euch von dem ab, was euch gerade. Er ist blind. Er ist taub. Er ist von seinen bösen Gedanken besessen. Kümmere dich nicht um ihn. Gib dich der Liebe von Papa Joe hin. Stärke dich für deine Aufgabe. Du hast eine wichtige Mission. Mit Papa Joes Hilfe wirst du das Richtige tun. Denk immer daran. Papa Joe ist bei dir. Hören Sie, Van Velder. Seien wir doch bitte einen Moment still. Papa Joe ist der Gründer der großen Gemeinschaft. Die große Gemeinschaft. Du bist besonders auserwählt. Du bist besonders begnadet. Papa Joe ist eng mit dir verbunden. Er ist stets da, um dir zu helfen. Er ist stets da, um dich zu stärken. Er ist stets da, um dir Rat zu geben. Hey, Van Feldern. Was ist los mit Ihnen? Van Feldern. Seit wann sind Sie sentimental? Ein wenig Respekt vor der Überzeugung anderer kann es nicht schaden. Kommen Sie, da drüben hält gerade eine Kabine. Ich habe keine Lust, mich weiter unter Lautsprechern zu unterhalten. Und ich habe Ihnen noch was zu sagen. Mein Herz ist rein. Sprich noch einmal mit ihm. Versuch ihn zu überzeugen. Mich zu fassen. Berg, ich bitte Sie. Du musst dich mehr um ihn bemühen. Es muss dir doch möglich sein, das Vertrauen deines Mitarbeiters zu gewinnen. Sei menschlich zu ihm. Zeige dich ihm als Freund. Wir haben viel gesehen in den letzten Wochen. Nach all dem würde ich die Aufnahme der Beziehungen mit diesem Land sehr begrüßen. So ist es richtig. So ist es gut. Ich glaube nicht, dass mich mein Eindruck täuscht. Dieses Regime ist menschenfreundlich und fortschrittlich. Wenn er sich auch noch sträubt... Er wird bekehrt. Wissen Sie, ich fürchte, Sie sind völlig unter den Einfluss dieser Leute geraten. Hören Sie, bisher haben Sie sich mit dem zufrieden gegeben, was man Ihnen gezeigt hat und was man Ihnen zeigen wollte. Das ist völlig in Ordnung. Sie sind der offizielle Leiter dieser Delegation. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Nein, nichts dagegen zu sagen. Aber mich kann man nicht so leicht benehmen. Er ist ein ewiger Zweifler. Er glaubt nicht, was er mit eigenen Augen sieht. Ich kann nicht glauben, dass Millionen und Abermillionen Menschen diesen alten Demagogen Papa Joe bereitwillig folgen. Es ist doch nicht zu verkennen... Es ist doch nicht zu verkennen... Dass die Begeisterung für Papa Joe echt ist. Dass die Begeisterung für Papa Joe Niemand echt ist. Niemand zwingt diese Menschen dazu. Sie folgen ihrer freien Entscheidung. Gewiss. Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die nicht von Papa Joes Parolen überzeugt sind. Die nicht auf die Straße gehen, um ihm zuzujubeln. Wo ist die Intelligenz dieses Landes? Haben Sie irgendjemanden kennengelernt, der eigene Gedanken geäußert hätte? Was ist mit den Wissenschaftlern, mit den Schriftstellern, mit den Künstlern? Hm? Hier spricht Papa Joe. Das klingt logisch. Werde nicht schwach, ja, mein Sohn. Ich bin bei dir. Ich verlasse dich nicht. Ich helfe dir aus deinen Zweifeln. Seine Vermutungen sind falsch. Alle guten Menschen sind für uns. Hören Sie, es ist mir gelungen, mich mit einer Gruppe von Leuten in Verbindung zu setzen, die im Untergrund leben. Es sind schreckliche Dinge, die ich erfahren habe. Ich glaube, es ist an der Zeit, auch Ihnen die Augen zu öffnen. Er hat Unrecht, er lügt. Van Feldern, Sie kennen mich doch. Ich bin kein Phantast. Sie wissen, dass Sie mir glauben. Wer weiß, was Ihnen sein verwirrtes Gehirn vorgaukelt. Aber widersprich ihm nicht. Oh Gott, was soll ich tun? Geh zum Schein auf seine Vorschläge ein. Wir wollen seine verqueren Gedanken kennenlernen. Wir wollen ihm helfen. Er wird aus eigener Erfahrung lernen. Lass ihn reden, widersprich ihn nicht. Van Feldern, diese Leute leben in menschenunwürdigen Verhältnissen, an versteckten Plätzen. Ich schlage vor, wir entziehen uns heute Nachmittag unseren Betreuern. Ich bringe sie mit einigen Kontaktmännern zusammen. Dann werden sie mir glauben. Ich kann es nicht glauben. Nein, das kann nicht wahr sein. Geh mit ihm, sieh dir diese Leute an. Nein. Ich will wissen, wer sie sind. Nein, ich kann nicht. Geh mit ihm. Was haben sie? Nein, das kann ich nicht. Ich will wissen, wer sie sind. Geh mit ihm. Geh mit ihm. Geh mit ihm. Geh mit ihm. Ich will aussteigen. Lassen Sie mich raus. Von Feldern, was haben Sie? Sind Sie krank? Ich muss jetzt allein sein. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich tun? Du hättest nicht ablehnen sollen. Du hast unüberlegt gehandelt. Willst du dich meinen Befehlen widersetzen? Du hast es versäumt, Papa Joe zu gehorchen. Du warst ungehorsam. Hast du keine Angst, ich könnte dich verlassen? Fürchtest du nicht, ausgestoßen zu werden? Du hast dich schuldig gemacht. Du hast dich schuldig gemacht. Ja, selbstverständlich. Später nach der Konferenz. Bitte hören Sie bitte noch mal Englisch. Wir müssen jetzt endlich anfangen, meine Damen und Herren von der Presse. Bitte haben Sie. Ach, Van Veldern, könnte ich die Akte mal haben? Ja. Nein, die andere. Jetzt kann mal Joe dabei sein. Bitte verlassen Sie den Raum. Ja, genau. Danke sehr. Nein. Gut. So, ich bitte Sie um Entschuldigung, aber Sie kennen mich jetzt sicher auch. Sind Sie bereits bedient? Ja, ist Sie. Danke. Zu trinken genommen? Vielen Dank, ja. Dann können wir anfangen. Sie haben sicher schon vermutet, dass wir mit unserer Einladung mehr im Sinn hatten als ein gegenseitiges Kennenlernen. Ihr Aufenthalt nähert sich dem Ende. Boris, hörst du mich? Und ich darf Ihnen einen Boris, Vorschlag Boris, hörst machen, du mich? Hier ist Papa so, Joe. Glaube ich, den Papa Intentionen Joe spricht beider mit Seiten entgegenkommt. Ich gebe dir eine letzte Chance. Unsere eigenen Interessen liegen klar auf der Hand. Und kannst du beweisen, dass du loyal bist? Wir sind auf Wachstum angestellt, auf Expansion. Wir sind überzeugt, dass du dich der großen Gemeinschaft würdig erweisen, weit über den amerikanischen Raum hinaus zugutekommen kann. Und wir sind bereit, auch andere daran teilhaben zu lassen. Von welchen Interessen sprechen Sie? Vielleicht wissen Sie es nicht, aber wir sind sehr gut über die Situation in Ihrem Land informiert. Hör gut zu, was er sagt. Ihrer Meinung nach ist es nötig, den technischen Fortschritt einzustellen, das Wachstum zu drosseln. Nun hast du Gelegenheit, ein großes Doch, Werk zu tun. Doch, es wird Ihnen ebenso Nun klar hast sein, du Gelegenheit, uns, eine große Aufgabe dass dieses zu erfüllen. Prinzip nicht haltbar ist. Er wird dir einen Vorschlag machen. Wenn Sie es nicht Und von selbst zustimmen, aufgeben, du wirst seinem Vorschlag werden Sie zustimmen. Von den anderen Parteien in Ihrem Land dazu gezwungen werden. Man kann den menschlichen Tatendrang auf die Dauer nicht dämpfen. Damit unterdrückt man auch die Hoffnung und die Zuversicht. Auch das Volk bei Ihnen wird sich nicht auf die Dauer mit den Verlockungen eines imaginären Himmels zufrieden geben. Wir bieten mehr. Den Himmel auf Erden. Es ist eine einmalige Chance. Den Himmel auf Erden? Du erfüllst eine wichtige Mission. Du wirst Millionen von Menschen glücklich machen. Ich du wirst nicht. Ihnen den Frieden und das Heil bringen. Du musst seinen Vorschlag annehmen. Jean, vielleicht könntest du jetzt freundlicherweise etwas dazu sagen. Wie ist das zu verstehen? Ja, vielleicht kann ich das erklären. In Europa gibt es riesige Teile der Bevölkerung, die in Slums wohnen und Hunger leiden. Sie stellen einen potenziellen Gefahrenherd dar. Ihr befindet euch auf einem Vulkan, der jeden Moment ausbrechen kann. Es ist höchste Zeit, dass ihr euch etwas einfallen lasst, um diese Menschen zufriedenzustellen. Sie brauchen bessere Nahrung, neue und gesunde Wohnungen und sie brauchen Freizeit, in der sie ihren Vergnügungen nachgehen können. Das ist wichtig. Gibt man ihnen eine gesunde Basis, so ergibt sich die positive Einstellung zum Leben von selbst. Wenn wir euch helfen, dieses Ziel zu erreichen, dann haben wir etwas für die gesamte Menschheit getan und für den Frieden. Was meinen Sie, Buck? Nun ja, es wäre sicher am besten, wenn Herr Taley konkret sagen würde, was er zu bieten hat. Dann könnten wir ebenso konkret antworten. Zögere nicht. Was gibt es da zu diskutieren? Gut, ich will es anders versuchen. Ihr reicht euch die Hand. Wir wollen die Einigkeit aller Menschen. Von meiner Ausbildung Wir nehmen euch in die große Gemeinschaft auf. Und das wird Sie vielleicht wundern. Industriekaufmann. Papa Joe ist nicht nur das religiöse Haupt unserer Bewegung. Er ist auch Großaktionär, um es deutlicher zu sagen. Erst war er nur das, nämlich Industrieller und Finanzmann. Mit einem kleinen Team von kreativen Managern hat er über neue Formen der Absatzwirtschaft und des Konsums nachgedacht. Und er hat ein ideales System gefunden. Alles, was seither geschehen ist, ist nichts anderes als die Konsequenz seines Plans, der von diesem Team bis ins letzte Detail ausgearbeitet wurde. Damit haben wir alles erreicht, was sich ein Politiker überhaupt wünschen kann. Wir haben eine blühende Industrie, wir haben Arbeit, wir haben sogar einen gewissen Wohlstand. Vor allem aber haben wir eine zufriedene Bevölkerung. Aber es kann doch auch bei Ihnen nicht nur zufriedene Leute geben. Natürlich nicht. Die Art und Weise, wie die Menschen leben, die Ziele, die sie sich setzen, die Werte, die sie schaffen, die Hoffnungen, die sie haben, das stellt vielleicht den Großteil der Bevölkerung zufrieden, aber doch nicht jeden. Nicht diejenigen, die zu geistigen Leistungen fähig sind. Es muss doch auch in diesem Land kreative Menschen geben, Spezialbegabungen, die aus der Reihe fallen, Genies. Wie stellen Sie diese Leute zufrieden? Oder kommt es auf Sie nicht an? Diesem Mann ist nicht zu helfen. Natürlich, selbstverständlich. Du hast es nicht verstanden, ihn zu überzeugen. Warum lässt du ihn reden? Warum lässt du ihn zu Wort kommen? Warum lässt du ihn seine zersetzende Mission erfüllen? Konformisten und Nonkonformisten unterscheiden. Überall gibt es Personen, die aus Prinzip gegen alles und jedes sind. Oft genug sind sie hochbegabt, aber ihre Begabung ist destruktiv. Sie vermag sich sozialen Zielen nicht anzupassen und bleibt somit ohne Relevanz. Unser System ist ohne weiteres imstande, Intelligenz und Schöpferkraft zu beschäftigen, mit Aufgaben zu versorgen. Ja, es braucht diese Kräfte. Wahrscheinlich mehr als Sie. Dagegen finden die berufsmäßigen Nörgler und Protestierer kein Wirkungsfeld bei uns. Es sind Menschen mit entarteten Anlagen, aus denen sich Revolutionäre und Spione rekrutieren. Naja. Solange die Bevölkerung zufrieden ist, haben sie nichts zu bestellen. Und das ist bei uns der Fall. Aber nun zu Ihnen, Birk. Ja? Mit einem gewissen Wohlwollen haben wir beobachtet, dass Sie mit asozialen Teilen unserer Bevölkerung Verbindung aufzunehmen versuchten. Wir konnten dem gelassen zusehen, da wir nichts zu befürchten hatten. Mhm. Sicher haben Sie sich selbst davon überzeugt, dass der Einfluss dieser Gruppen nicht der Rede wert ist. Nun ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Gewiss, ich habe einige Kontakte anzuknüpfen versucht und es ist zu ganz interessanten Gesprächen gekommen. Ach. Ihr Land ist groß und in den Städten lebt eine Menge von Menschen, die nicht zu den Sympathisanten ihres Regimes gehören. Sicher oberflächlich betrachtet macht Ihr System den besten Eindruck an Praktikabilität und Funktionalität. Merkst du nicht, wie alles zerstört? Wie Sie meinen? Merkst du nicht, dass es ist es brauchbar für uns? Nicht um geistige Werte geht? Sie wollen exportieren, darüber will ich nicht reden. Aber ich muss noch einmal fragen, lass ihn nicht für dich verhandeln. Du musst die Fäden selbst wieder in die Hand nehmen. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Die Sache ist ganz einfach. Sie gestatten uns, in Ihrem Land Missionsstationen einzurichten. Alles andere läuft dann von selbst. Wir haben größtes Vertrauen in die Durchschlagskraft von Papa Joes Ideen. Sie brauchen nichts weiter zu tun. Es genügt, dass Sie es geschehen lassen. Sonst verlangen wir nichts. Du musst zustimmen. Glückliche Menschen auch bei uns? Das ist die Rettung für Europa. Nun? Du brauchst nur Ja zu sagen. Man du wirst könnte, Millionen Menschen glücklich machen. Man könnte... Und welchen Vorteil versprechen Sie sich davon? Die Einführung von Papa Joes Ideen bedeutet eine Besinnung auf das Prinzip des Wachstums. Sie werden sich umstellen müssen, sie werden Industrien benötigen, sie werden Maschinen anschaffen müssen, sie werden die Bevölkerung schulen und sie werden den Menschen beibringen müssen, dass man nicht nur meditiert, Yoga übt, Tantra betreibt. Die Menschen werden lernen müssen, an Wettbewerben teilzunehmen, zu spielen, Rätsel zu lösen, sich sportlich zu betätigen und dabei werden sie eine Unmenge von Dingen benötigen. Was wir uns davon versprechen? Wir versprechen uns neue Märkte. Wenn Sie unserem Vorschlag folgen, dann wird Papa Joes Gemeinschaft zur Weltreligion. Glückliche Menschen, zufriedene Menschen. Ich kann doch nicht... Angehörige der großen Gemeinschaft, du musst zustimmen. Dazu bin ich nicht berechtigt. Du musst diesem Vorschlag zustimmen. Boris. Ich lasse mich zu nichts zwingen. Ich bin der Vertreter eines freien Landes. Du musst zustimmen. Genau. Ich befehle es dir. Du musst. Du musst. Ich bedauere, diesen Vorschlag ablehnen zu müssen. Es tut mir leid, aber es bleibt dabei. Nein, ich lehne ab. Persönlich darf ich hinzufügen, dass ich an einer engen Verbindung unserer Länder... Moment. Einen Moment, bitte. Ich habe eine Mitteilung zu machen, die vielleicht etwas überraschend erscheint, besonders für Sie, Van Veldern. Ich darf Sie bitten, diese Papiere einzusehen. Ich möchte eines vorwegnehmen. Im Rahmen eines anderen Aufgabenkreises, der hier nicht zur Debatte steht, bekleide ich eine höhere Funktion als mein Kollege Van Veldern. Und so bin ich es, der über die Annahme oder die Ablehnung Ihres Vorschlages zu bestimmen hat. Es hätte keinen Grund dafür gegeben, Sie über meine Funktion aufzuklären, wenn nicht etwas geschehen wäre, was diesen Schritt unvermeidlich macht. Es ist Ihnen gelungen, meinen Kollegen Van Veldern der sogenannten Taufe zu unterziehen. Bitte lassen Sie mich ausreden. Einen Moment. Sie haben damit einen solchen Einfluss auf ihn gewonnen, dass er seinem Auftrag nicht mehr gerecht wird. Um Gottes Willen, Berg, was haben Sie vor? Ein Skandal könnte schreckliche Folgen haben. Bitte beruhigen Sie sich, Van Veldern, beruhigen Sie sich. Ich habe nicht die Absicht, einen Skandal heraufzubeschwören. Es ist zwar klar, dass die Einflussnahme auf Van Veldern weit über den Rahmen diplomatischer Gepflogenheiten hinausgeht, aber es liegt nicht in meiner Absicht, diesen Sachverhalt publik zu machen. Es ist lediglich als Tatsache festzustellen, dass eine Zusage oder Absage Van Velderns unter diesen Umständen keine Gültigkeit hätte. Darum muss ich antworten. Und ich darf Ihnen mitteilen, dass ich auf Ihren Vorschlag einzugehen beabsichtige. Ja, Sie haben richtig verstanden. Ich stimme zu. Natürlich bedarf es noch der Bestätigung meiner Regierung, aber ich glaube, es kann kein Zweifel mehr daran bestehen, von Papa Joes Religion wird man bald auf der ganzen Erde sprechen. Ich glaube, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Sie sollten die letzten Stunden und Tage nutzen, uns möglichst weitgehende Informationen mitzugeben. Was mich interessiert, ist die Organisation Ihres Systems. Mir ist klar, dass wir bisher nicht viel mehr als die Oberfläche gesehen haben. Wie funktioniert es? Und vor allem, welche Kontrollen haben Sie eingebaut? Einen Moment. Was habe ich hier noch zu tun? Ich glaube, meine Mission ist beendet. Ich trete von meinen Ämtern zurück. Und jetzt bitte ich, mich zu entschuldigen. Und was haben Sie nun vor, Boris? Wie die Dinge stehen, möchte ich nicht in meine Heimat zurückkehren. Ja, ich habe versagt. Am liebsten möchte ich hierbleiben. Mit Jean. Selbstverständlich, Herr Ferdinand. Sie können hierbleiben, solange Sie wollen. Auf Jean werden Sie freilich verzichten müssen. Jeans diplomatische Fähigkeiten sind einzigartig. Sie ist für uns unersetzbar. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Ist das wahr, Jean? Ja, Boris, es ist wahr. Also, dann an die Arbeit. Was soll ich tun? Hört mich denn niemand? Papa Joe, was soll ich tun? Ich habe dich einer Prüfung unterzogen und du hast versagt. Ich habe dir eine Aufgabe gestellt und du hast sie nicht gelöst. Ich habe dir meine Befehle gegeben und du hast nicht gehorcht. Ab heute bist du ausgestoßen aus der großen Gemeinschaft. Ab heute bist du allein. Du bist schuldig geworden. Schuldig geworden. Haben Sie Tabak? Ich bin ein Ausgestoßener. Ich gehöre jetzt zu euch. Was sagen Sie da? Ich bin ausgestoßen. Ich bin allein. Mit dem Alten, da dürfte es allmählich zu Ende gehen. Er verweigert die Nahrung, hat keinerlei Lebenswillen. Wer ist es? Und wo kommt er her? Er hatte keine Ausweise. Er sieht aus, als hätte er mal bessere Tage gesehen. Wo kommt das in Slums? Haben Sie einen Befund? Ja, hier, bitte. Bitte. Das sieht miserabel aus. Hoffnungslos. Ich glaube, wir verzichten auf künstliche Ernährung. Wir können jedes freie Bett brauchen. Ja. Wo sind die Röntgenaufnahmen? Achtung! Achtung, Van Veldern, melden Sie sich. Achtung, wir rufen Boris Van Veldern. Ja. Melden Sie sich. Ja. Wir wissen, dass Sie uns hören. Die Sonde in Ihrem Hirn ist noch funktionsfähig. Wo auch immer Sie sein mögen, melden Sie sich. Sie brauchen kein Wort zu sagen. Es genügt, wenn Sie die Antwort denken. Melden Sie sich. Ja. Was ist los? Wer spricht da? Wo sind Sie? Geben Sie uns die Adresse. Ja. Ich weiß nicht. Bitte konzentrieren Sie sich. Hier ist Burke. Sie müssen doch wissen, wo Sie sind. Geben Sie uns bitte einen Anhaltspunkt. Wo sind Sie? Wo bin ich? Ah, das sieht aus wie ein Spital. Gut. Lauter alte Leute hier. Ah. Alt und verbraucht wie ich. Van Veldern, Sie sind rehabilitiert. Wir wollen Sie rausholen. Sie werden beste Pflege bekommen. Man soll sich sofort mit uns in Verbindung setzen. Rufen Sie einen Pfleger, rufen Sie einen Arzt. Ja. Man soll sofort die Telefonnummer 6060005 anrufen. Merken Sie sich das gut. 6060005. Ja. Hallo, Schwester. Hallo, bitte kommen Sie. Bitte. 6060005. Ja, 6060005. Schwester. Hallo. Schwester. Hallo, Schwester. Was gibt es denn? Wie fühlen Sie sich? Bitte rufen Sie die Nummer 6060005. 6060005 an. Melden Sie, dass ich hier liege. Mein Name ist Van Feldern. 6060005. Bitte rufen Sie an. 6060005. Also diese Nummer kenne ich. Bitte. Eine Geheimnummer. Eine Nummer der Regierung für besondere Notfälle. 6060005. Wie kommen Sie zu dieser Nummer? Wer sind Sie? Ich heiße Van Feldern. Bitte rufen Sie an. 6060005. Van Feldern, das war doch dieser Gast der Regierung, der... Ja. Ja, ist gut, ich rufe an. Ich verspreche es Ihnen. Das haben Sie gut gemacht, Van Feldern. Es dauert nicht mehr lange und wir holen Sie da raus. Sie sind völlig rehabilitiert. Es trifft Sie keine Schuld. Es war ein abgekartetes Spiel. Es tut uns leid, dass wir Sie dazu missbrauchen mussten. Aber es ging um die Freiheit von Millionen. Inzwischen hat sich alles zum Guten gewendet. Ich habe Verbindung mit Vertretern der Untergrundpartei aufgenommen. Es gab einen Umsturz im amerikanischen Staat. Eine Befreiung von der pseudoreligiösen Diktatur Papa Joes. Alles verlief nach Plan. Es trifft Sie keinerlei Schuld. Wir brauchen Sie wieder als Mitarbeiter des diplomatischen Dienstes. Sie können sicher sein, das Opfer, das Sie gebracht haben, wird voll gewürdigt werden. Ja, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, Van Feldern. Ich habe im direkten Auftrag des Präsidenten gehandelt. Das Spiel, das Sie mit Ihnen spielen mussten, hat mir auch keine Freude gemacht. Wir haben geahnt, was auf Sie zukommen würde, aber wir brauchten den Beweis. Ich hätte nie gedacht, dass ich psychologisch so anfällig bin. Ich bin auf die primitivste Manipulation reingefallen. Nein, nein, das sind Sie nicht. Es war nicht Psychologie. Es war Bioelektronik. Eine winzige Nadel mit einer miniaturisierten Sendeempfangsautomatik. In der Spitze ein Hohlraum mit genetisch aktiver Substanz gefüllt. Und wie geht das? Nun ja, der Täufling wird örtlich betäubt und erhält die Nadel appliziert. Von der Zellsubstanz aus wachsen Axonen, Zellausläufer, die die Verbindung mit wichtigen Gehirnzentren herstellen. Durch ihren Chemotropismus finden sie die betreffenden Stellen mit blinder Sicherheit. Auf diese Weise wird das elektronische System zu einem Anhängsel des menschlichen Bewusstseins, insbesondere des Willenszentrums. So gelangen alle emotionell gefärbten Inhalte in den Sender. Es sind nur schwache Wellen, die ausgesendet werden, aber die genügen, um das dichte Netz von Empfängern zu erreichen, die überall im Land installiert sind. Und von hier gelangt die Information zu Papa Joe und seinen Engeln. Und wer ist Papa Joe? Kommen Sie. Ich werde Ihnen alles erklären. Kommen Sie zu Papa Joe. So, jetzt passen Sie auf, Van Feldern. Auf den Glauben kommt es an. Ihr müsst an mich glauben und wir werden die Welt verändern. Ich werde die Menschen glücklich machen. Ich werde... Was ist das? Ein Computer? Ein System zur künstlichen Erzeugung von Sprache, angeschlossen an eine riesige Datenbank. So konnte nach vorgegebenem Programm auf alles eine Antwort gegeben werden, die im Sinn der Organisatoren lag. Ein Computer und ein holographisches Bild. So konnte sich Papa Joe seinen Anhängern zeigen, wenn es einen Feiertag verlangte. Aber wer steckte dahinter? Nun, Papa Joe hat es wirklich gegeben. Hier war seine Wirkungsstätte. An diesem Tische aus. Mit Hilfe dieser Sender und Empfänger hat er sein Reich regiert. Keine Sorge, der Sender ist jetzt abgeschaltet. Alle unwichtigen Informationen schied der Computer aus. Nur die wirklich wesentlichen wurden an ihn weitergeleitet. Und so war stets über alles unterrichtet, was ihm schaden oder nutzen konnte. Und er hat darauf reagiert. Was geschah mit Papa Joe? Papa Joe ist schon lange tot. Zum Unterschied von vielen anderen mächtigen Männern, aber hat er rechtzeitig für seine Nachfolger gesorgt. Und er hat sie so ausgewählt, dass sie das Werk in seinem Sinn fortführten. Das also ist der Schlüssel zur Macht? Ja. Es ist uns gelungen, die Zentrale durch einen Handstreich zu erobern. Und damit war die Revolution auch schon beendet. Denn wer hier sitzt, der lenkt und steuert Millionen von Menschen. Ein perfektes System. Das System der Überwachung, schon. Nicht aber Papa Joes Wirtschaftssystem. Die Ideale, die er den Menschen predigte, folgten dem Prinzip des Konsums. Ihm war es völlig gleich, ob in seinem Land Luft und Wasser immer mehr verschmutzt wurden, ob die Rohstoffquellen hemmungslos ausgebeutet wurden. Nun ja, und in den letzten Tagen... Da war es dann endlich soweit. Das Land befand sich am Rand des Ruins. Um weiter bestehen zu können, war eine Ausdehnung der Einflusssphäre nötig. Weitere Menschen, größere Machtmittel, neue Rohstoffquellen. Dann hätte das Spiel in größerem Umfang noch einige Zeit weitergehen können. Haben Sie, von Feldern, jemals im Ernst daran gedacht, für dieses System einzutreten? Ihm die Tore zu unserem Land zu öffnen? Ich glaube nicht. Solange ich bei Besinnung war, habe ich sehr wohl gemerkt, was da los ist. Mein Fehler war es, mich relativ früh übertöpeln zu lassen. Es begann schon vor der Taufe. Sie haben die alten, immer wieder wirksamen Mittel eingesetzt und ich bin darauf reingefallen. Ich war mir meiner zu sicher. Sie beherrschten die Manipulation bis zur Vollkommenheit. Das war Ihre Methode. Sie schlichen sich in die Psyche ein und formten den Willen nach Ihrem Geschmack. Sie haben den Menschen den freien Willen gestohlen. Sie haben ihn entwürdigt. Es ist nicht unbedenklich, sich an der Revolution in einem fremden Land zu beteiligen, aber wir mussten es tun. Nun ja, jetzt müssen wir wieder ganz von vorn anfangen. Ich hoffe, Sie werden dabei sein, von Felder. Ich weiß nicht recht. Wenn ich einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Wie soll es denn hier weitergehen? Nun ja, zuerst einmal kommt dieses Zentrum dran. Das ist ein Schandmal der menschlichen Gesellschaft. Jede Erinnerung an Papa Joe muss getilgt werden. Sehen Sie, die Anlage ist noch betriebsbereit. Tatsächlich. Das ist kaum zu glauben. An diesem Kommunikationsnetz hängen Millionen Gehirne. Von diesem System lassen sich ganze Völker unterdrücken, verblenden, verdummen. Ja. Es gibt aber auch Regierungen, die nach Mitteln suchen, die Menschen intelligenter, freier, glücklicher zu machen. Sie haben recht. Der Gedanke ist zwingend. Man kommt nicht darum herum. Müssen wir dieses System wirklich zerstören? Dürfen wir es zerstören? Sie hörten Papa Joe und Co. von Herbert W. Franke. Es sprachen Hans-Jörg Felmy, Uwe Friedrichsen, Reinhard Glemnitz, Judy Winter, Wolfgang Büttner, Peter Fricke, Ilse Neubauer, Horst Sachtleben, Sami Drechsel und viele andere. Regie Heiner Schmidt, Produktion Bayerischer Rundfunk 1976.